Erster König Belsazar machte ein großes Fest für 1000 Gäste. Er trank viel Wein mit ihnen. Zweiter Belsazar wollte die Becher aus Gold und Silber haben. Sein Vater nahm sie früher aus dem Tempel. Dritter, die Diener brachten die goldenen Becher. Der König und seine Gäste tranken daraus. Vierter, sie tranken Wein. Sie lobten Götter aus Gold, Silber, Eisen, Holz und Stein. Fünfter, plötzlich kamen Finger einer Hand. Die Hand schrieb an die Wand im Palast. Der König sah die Hand. Sechster, das Gesicht vom König wurde blass. Er bekam Angst. Seine Knie zitterten sehr. Siebter, er rief laut nach seinen weisen Männern. Er versprach Belohnungen für die Erklärung der Schrift. Achter, alle weisen Männer kamen. Aber niemand konnte die Schrift lesen oder erklären. Neunter, König Belsazar hatte große Angst. Seine Gäste wussten auch nicht weiter. Zehnter, die Königin hörte den Lärm. Sie ging in den Saal. Sie sagte, König, hab keine Angst. Elfter, sie erzählte von einem Mann namens Daniel. Er ist sehr weise und hat Gottes Geist. Zwölfter, Daniel kann Träume und Rätsel erklären. Der König soll Daniel rufen. Dreizehnter, Daniel kam zum König. Der König fragte, bist du Daniel aus Juda? Vierzehnter, der König sagte, ich hörte von deiner Weisheit. Du hast einen guten Geist. Fünfzehnter, die weisen Männer konnten die Schrift nicht lesen. Sie wissen die Bedeutung nicht. Sechzehnter, der König versprach Daniel teure Kleidung und Macht. Daniel soll die Schrift erklären. Siebzehnter, Daniel antwortete, behalte deine Geschenke. Ich lese die Schrift trotzdem für dich. Achtzehnter, Daniel sprach über Nebukadnezar. Gott gab ihm Macht und Ehre. Neunzehnter, alle Völker hatten Angst vor ihm. Er konnte Menschen töten oder leben lassen. Zwanzigster, aber Nebukadnezar wurde stolz. Deshalb verlor er seinen Thron und seine Macht. 21. Er lebte wie ein Tier bei den Eseln. Später erkannte er, Gott ist der Herr über alle Könige. 22. Daniel sagte, du bist sein Sohn. Du wusstest das alles. Aber du bist nicht demütig. 23. Belsazar benutzte die Becher Gottes für Wein. Er lobte tote Götter. Er ehrte den wahren Gott nicht. 24. Deshalb schickte Gott diese Hand. Die Hand schrieb die Worte an die Wand. 25. Dort steht geschrieben, Mene, Mene, Tekel und Phasin. 26. Das Wort Mene bedeutet, Gott hat deine Tage gezählt. Dein Reich ist zu Ende. 27. Das Wort Tekel bedeutet, Gott hat dich gewogen. Du bist nicht gut genug. 28. Das Wort Peres bedeutet, dein Reich wird geteilt. Die Meder und Perser bekommen es. 29. Belsazar gab Daniel die versprochene Kleidung und die Kette. Daniel wurde ein wichtiger Herrscher. 30. In dieser Nacht wurde König Belsazar getötet.